Hören Sie nun den Text in Abschnitten. Hören Sie zuerst das Beispiel. Frau Meckel, Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität St. Gallen und Ihr Buch »Das Glück der Unerreichbarkeit« ist gerade erschienen. Darin fordern Sie, dass wir uns bewusst Freiräume schaffen sollen, in denen wir nicht ständig per E-Mail und SMS, Computer und Handy erreichbar sind. Wo ist das Problem? Diese Geräte haben doch alle auch einen Ausschalter. Ja, man muss ihn aber auch betätigen. Das fällt vielen Menschen schwer.